Mit Edin Krokowskis Konferenzen hatte es im Laufe der Jährchen eine unerwartete Wendung genommen. Immer hatten seine Forschungen, die der Seelenzergliederung und dem menschlichen Traumleben galten, einen unterirdischen und katakombenhaften Charakter getragen. Neuerdings aber, in gelindem, der Öffentlichkeit kaum merklichem Übergang, hatten sie die Richtung ins Magische, durchaus Geheimnisvolle, eingeschlagen, und seine 14-tägigen Vorträge im Speisesaal, Hauptattraktion des Hauses, Stolz des Prospektes, diese Vorträge, gehalten in Gehrock und Sandalen, hinter gedecktem Tischchen und mit exotisch schleppenden Akzenten vor dem unbeweglich lauschenden Berghofpublikum, sie handelten nicht mehr von verkappter Liebesbetätigung und Rückverwandlung der Krankheit in den bewusst gemachten Affekt, sie handelten von den profunden Seltsamkeiten des Hypnotismus und Somnambulismus, den Phänomenen der Telepathie, des Wahrtraums und des zweiten Gesichtes, den Wundern der Hysterie, bei deren Erörterung der philosophische Horizont sich derart weitete, dass auf einmal solche Rätsel dem Auge der Zuhörer erschimmerten, wie das des Verhältnisses der Materie zum Psychischen, ja dasjenige des Lebens selbst, welchem beizukommen, auf unheimlichstem, auf krankhaftem Wege, wie es scheinen mochte, mehr Hoffnung war als auf dem der Gesundheit. Diese Angelegenheiten also erörterte Dr. Krokowski neuerdings in seinen Vorträgen. Auf organischem, auf legitimem, auf logischem Wege war er dazu gekommen. Wir können es nicht sattsam betonen. Und nur zum Überfluss fügen wir hinzu, dass er in solche Erörterungen eingetreten war, lange bevor durch das Erscheinen Ellen Brandts auf der Bildfläche die Dinge in ein empirisch-experimentelles Stadium traten. Wer war Ellen Brandt? Fast hätten wir vergessen, dass unsere Zuhörer es nicht wissen, während uns natürlich der Name geläufig ist. Wer sie war? Fast niemand auf den ersten Blick. Ein liebes Ding von 19 Jahren, Ellie, gerufen flachsblond, Dänin, doch nicht einmal aus Kopenhagen, sondern aus Odense auf Fünen, wo selbst ihr Vater ein Buttergeschäft besaß. Sie selbst stand im praktischen Leben, hatte schon ein paar Jahre einen Schreibärmel über dem rechten Arm als Beamtin der Provinzfiliale einer hauptstädtischen Bank auf einem Drehbock über dicken Büchern gesessen, wobei sie Temperatur bekommen hatte. Der Fall war unerheblich, er hatte wohl eigentlich nur Verdachtscharakter, wenn Ellie auch freilich ja zart war, zart und offenbar bleichsüchtig. Dabei unbedingt sympathisch, so dass man ihr gern die Hand auf den flachsblonden Scheitel gelegt hätte, was denn der Hofrat auch regelmäßig tat, wenn er im Speisesaal mit ihr sprach. Nordische Kühle umgab sie, eine gläsern, keusche, kindlich-jungfräuliche Atmosphäre, durchaus liebenswert. Wie der volle und reine Kinderblick ihrer blauen Augen und wie ihre Sprache, die spitz, hoch und fein war, ein leicht gebrochenes Deutsch mit kleinen typischen Lautfehlern, wie Fleisch statt Fleisch. An ihren Zügen war nichts Bemerkenswertes, das Kinn war zu kurz. Sie saß am Tisch der Kleefeld, die sie bemutterte. Mit diesem Jungfräulein Brandt, also dieser Ellie, dieser freundlichen kleinen dänischen Radfahrerin und Kontorbockhockerin, hatte es Bewandtnisse, die in ihrer ganzen Seltsamkeit bloßzulegen Dr. Krokowskis Sache wurde. Gemeinsame Unterhaltungen gelegentlich der Abendgeselligkeit gaben dem Gelehrten ersten Anlass zum Stutzen. Man übte sich in allerlei Ratespielen, ferner im Auffinden versteckter Gegenstände mit Hilfe eines Klavierspiels, das anschwoll, wenn man sich dem Verstecke näherte, dagegen leiser wurde, wenn man Irrwege einschlug. Und man ging in der Folge dazu über, demjenigen, der während der Verabredung die Tür hatte von außen besehen müssen, das richtige Ausführen bestimmter zusammengesetzter Handlungen zuzumuten. Es ist zu bemerken, dass Spiele dieser Art sonst nicht zu den Gewohnheiten der Berghofgesellschaft gehört hatten. Wer eigentlich die Anregung dazu gegeben war, nachträglich nicht festzustellen. Es war gewiss nicht Ellie gewesen. Dennoch war man erst in ihrer Gegenwart darauf verfallen. Die Teilnehmer, es waren fast lauter alte Bekannte von uns, und auch Hans Castorp war darunter, zeigten sich bei den Versuchen mehr oder weniger anstellig oder versagten auch gänzlich. Die Tauglichkeit Ellie Brandts aber erwies sich als außerordentlich, als auffallend, als ungebührlich. Sie führte aus, was immer man ihr heimlich vorgeschrieben. Führte es aus, sobald sie wieder eingetreten war, mit sanftem Lächeln, ohne ein Schwanken, auch ohne leitende Musik. Sie holte aus dem Speisesaal eine Prise Salz, streute sie dem Staatsanwalt Parabon auf den Kopf, nahm ihn danach bei der Hand und führte ihn zum Klavier, wo sie mit seinem Zeigefinger den Anfang des Liedchens »Kommt ein Vogel geflogen« spielte. Dann brachte sie ihn zu seinem Platze zurück, machte einen Knicks vor ihm, zog einen Fußschemel herbei und setzte sich abschließend darauf zu seinen Füßen nieder. Genau so, wie man es sich unter vielem Kopfzerbrechen für sie ausgedacht. So hatte sie also gehorcht. Sie errötete, und mit wahrer Erleichterung, sie beschämt zu sehen, fing man an, sie im Chore zu schelten, als sie versicherte, nein, nein, nicht so, man möge doch das nicht glauben, nicht draußen, nicht an der Tür habe sie gehorcht, gewiss und wahrhaftig nicht. Nicht draußen, nicht an der Tür? Und nein, entschuldigen Sie, sie horche hier im Zimmer, wenn sie hereinkomme. Könne nicht umhin, es zu tun. Nicht umhin im Zimmer. Es flüstere ihr zu, sagte sie. Es werde ihr zugeflüstert, was sie zu tun habe. Leise, aber ganz scharf und deutlich. Das war ein Geständnis, offenbar. Mehrere Stimmen auf einmal riefen nach Dr. Krokowski. Man lief ihn zu holen und er kam, stämmig und kernig lächelnd, sofort im Bilde. Zu heiterem Vertrauen auffordernd mit seinem ganzen Wesen. Er fragte, er ließ sich erzählen. Ei, ei, und da sehe einer an. So steht es also mit Ihnen, mein Kind. Und er legte, wie jeder gern tat, der Kleinen die Hand aufs Haupt. Er hatte das Kind mit wissenschaftlichem Beschlag belegt, hielt Sitzungen mit ihr in seinem analytischen Verlies, hypnotisierte sie, wie man hörte, war bestrebt, die in ihr schlummernden Möglichkeiten zu entwickeln und zu disziplinieren. Ihr seelisches Vorleben zu erforschen. Dies tat übrigens auch Hermine Kleefeld, ihre mütterliche Freundin und Patronin, und erfuhr unter dem Siegel der Verschwiegenheit dies und das, was sie unter demselben Siegel im ganzen Hause verbreitete, bis in die Concierge-Loge hinein. Sie erfuhr zum Beispiel, dass der oder dasjenige, was der Kleinen beim Spiele die Aufgaben zugeflüstert hatte, Holger hieß. Es war der Jüngling Holger, ein Spirit, ihr wohlvertraut, ein abgeschieden ätherisch Wesen und etwas wie ein Schutzgeist der kleinen Ellen. Er also hatte ihr das mit der Salzprise und Paravans Zeigefinger verraten? Ja, die Schattenlippen liebkosend an ihrem Ohr, so dass es leise kitzelte und zum Lächeln reizte, habe er es ihr eingeflüstert. Ferner stellte sich heraus, dass Ellen von jung auf, wenn auch in größeren Zeitabständen, Erscheinungen gehabt hatte, sichtbare und unsichtbare. Was denn das heißen solle, unsichtbare Erscheinungen? Zum Beispiel so. Sie hatte als 16-jähriges Mädchen allein im Wohnzimmer ihres Elternhauses gesessen, am runden Tisch mit einer Handarbeit am hellen Nachmittag, und neben ihr auf dem Teppich hatte ihres Vaters Dogge, die Hündin Freya, gelegen. Der Tisch war mit einer bunten Decke, einem solchen türkischen Schal, wie alte Frauen ihn dreieckig trugen, bedeckt gewesen. Über Eck mit kurz hängenden Zipfeln hatte er auf der Platte gelegen. Und plötzlich hatte Ellen gesehen, wie der Zipfel ihr gegenüber sich langsam aufgerollt hatte. Still, sorgfältig und regelmäßig war er aufgerollt worden, ein gutes Stück gegen die Mitte der Tischplatte hin, so dass die Rolle schließlich schon ziemlich lang gewesen war. Und während dies geschehen, hatte Freya, wild auffahrend, mit angestemmten Vorderbeinen und gesträubtem Fell, sich auf die Keulen gesetzt, war heulend ins Nebenzimmer gestürzt, unter das Sofa gekrochen und dann ein volles Jahr lang nicht zu bewegen gewesen, einen Fuß ins Wohnzimmer zu setzen. »Ob es Holger gewesen sei?« fragte Fräulein Kleefeld, der die Schaldecke aufgerollt habe. Die kleine Brand wusste es nicht. »Und was ich sich bei dem Vorkommnis denn wohl gedacht habe?« Aber da es absolut unmöglich war, sich das Allergeringste dabei zu denken, so hatte auch Elli sich weiter nichts dabei gedacht. »Ob sie es ihren Eltern berichtet habe?« »Nein, das war seltsam.« »Nun«, meinte Hans Castorp, als die Kleefeld es ihm erzählte, »es lasse sich hören, aber er fand das Vorkommnisse gleich diesem zwar weder auf das Herz noch auf den Geist, wohl aber auf die Magennerven Wirkung übten, und zwar eine nachhaltige Wirkung, so wie der Seekranke wohl noch am Lande stundenlang die Übelkeit erregenden Schwankungen zu spüren meint. Vorderhand war seine Neugier gestillt. Herr Settembrini, wie sich denken lässt, bestärkte ihn aus allen Kräften in diesem Vorsatz, als Hans Castorp ihm von seinen Erlebnissen erzählte. Das, rief er, war alles, was noch gefehlt hatte. Oh, Elend, Elend! Und kurzerhand erklärte er die kleine Elli für eine abgefeimte Betrügerin. Hans Castorp nickte dazu und hielt sich in der Tat fürs Erste von diesen Unternehmungen fern. Er hörte, dass Dr. Krokowski in seinem analytischen Souterrain mit Ellen Brandt Sitzungen veranstalte, zu denen ausgewählte Mitglieder der Gästeschaft zugezogen wurden. Aber er lehnte die Beteiligung gleichgültig ab. Natürlich nicht ohne über die Versuchserfolge aus dem Munde der Mitwirkenden und Dr. Krokowski selbst dies und das zu erfahren. Nur 8 Tage später geschah es, dass eine Gruppe von Mitarbeitern Dr. Krokowskis, Herr Albin, die Stör, das Ehepaar Magnus, noch gegen Mitternacht mit allen Anzeichen verzerrter Begeisterung und fiebrigen Entzückens in Hans Castorps Balkonloge erschien. Unbedingt müsse er der nächsten Sitzung beiwohnen, nun wo alles so prächtig stehe. Denn Elli habe im Schlafe versprochen, das nächste Mal jeden beliebigen Verstorbenen vorzuführen, der aus dem Kreise würde verlangt werden. Jeden beliebigen? Hans Castorp hielt sich trotzdem ablehnend. Seine Sinnesänderung vollzog sich, während er zu einsamer Abendstunde im Musiksalon wieder einmal jene Platte laufen ließ, in welche Valentins erzsympathische Persönlichkeit eingeprägt war, während er in seinem Stuhl diesem Soldatengebet des scheidenden Braven lauschte, den es aufs Feld der Ehre drängte und der sang und ruft mich Gott zu Himmelshöhen, will schützend ich auf dich herniedersehen, o Margarete. Da hob sich, wie immer bei diesem Gesange, aber diesmal durch gewisse Möglichkeiten verstärkt und zum Wunsche verdichtet, große Rührung auf in Hans Castorps Brust, und er dachte, müßig und sündig oder nicht, es wäre doch herzlich seltsam und ein sehr liebes Abenteuer. Er, wenn er damit zu tun hat, wird es nicht übel nehmen, wie ich ihn kenne. Und er erinnerte sich des gleichmütig-liberalen Bitte, bitte, dass er einst im Durchleuchtungslaboratorium aus der Nacht zur Antwort erhalten, als er um Erlaubnis zu gewissen optischen Indiskretionen einkommen zu sollen, geglaubt hatte. Am nächsten Morgen meldete er seine Teilnahme an der abendlich bevorstehenden Sitzung an und gesellte sich eine halbe Stunde nach dem Dinner zu denen, die unbeklommen plaudernd als Habitués des nicht geheuren den Weg ins Kellergeschoss einschlugen. Das nordische Kind befand sich bereits in des Doktors Obhut, als Hans Castorp die mit der Visitenkarte geschmückte Tür durchschritt. Da man übrigens vollzählig war, so zog Dr. Krokowski sich mit 2 Assistentinnen, zu welchen diesmal Frau Magnus und die elfenbeinfarbene Levi ernannt worden, zur Leibeskontrolle des Mediums ins Nebengelass zurück, während Hans Castorp mit den 9 verbleibenden Teilnehmern das Ende dieses regelmäßig und stets ergebnislos wiederholten Aktes wissenschaftlicher Strenge im Arbeits- und Ordinationszimmer des Doktors erwartete. Nach 10 Minuten kehrte der Doktor mit den 3 Damen aus dem Kabinett zurück. Das Äußere der kleinen Elli hatte sich verändert. Sie zeigte sich nicht mehr in ihren Kleidern, sondern in einer Art Sitzungskostüm, einem schlafrockartigen Gewande aus weißem Krepp, das um die Taille von einer Gürtelschnur, einer Kordel, zusammengehalten wurde und ihre schmalen Arme entblößt ließ. Da ihre jungfräuliche Brust sich so weich und ungefesselt darunter abzeichnete, schien es, dass sie unter diesem Gewand wenig trage. »Vor Kontrolle negativ«, stellte Dr. Krokowski fest, »frisch ans Werk, den Kameraden«, fügte er hinzu, und Hans Castorp, übel berührt von der Anrede, war im Begriff, sich gleich den anderen, die unter Hallos, Geschwätz und Schulterschlägen den Halbkreis der Stühle einzunehmen begannen, irgendeinen Platz zu suchen, als der Doktor sich persönlich an ihn wandte. »Ihnen, mein Freund«, sagte er, »der Sie gewissermaßen als Gast oder Neuling in unserer Mitte weilen, möchte ich für diesen Abend besondere Ehrenrechte zuerkennen. Ich betraue Sie mit der Kontrolle unseres Mediums. Wir üben Sie wie folgt«, und er bat den jungen Mann, an das eine Ende des offenen Zirkels, an das der Chaiselongue und dem Wandschirm benachbarte, wo Elli das Gesicht mehr der Eingangstür mit den Stufen als der Zimmermitte zugewandt, einen gewöhnlichen Rohrstuhl eingenommen hatte, setzte sich auf einen ebensolchen ihr dicht gegenüber und ergriff ihre Hände, indem er ihre beiden Knie zwischen die seinen klemmte. »Ahmen Sie das nach«, befahl er und ließ Hans Castorp für sich eintreten. »Sie werden zugeben, dass die Haft vollkommen ist. Zum Überfluss erhalten Sie Unterstützung. Mein Fräulein Kleefeld darf ich ersuchen.« Und die so höfisch exotisch Beorderte gesellte sich zu der Gruppe, indem sie mit ihren beiden Händen Ellis gebrechliche Handgelenke umfasste. Das Medium, so setzte Dr. Krokowski sein Vorwort fort, das er offenbar an Hans Castorp besonders richtete, bedürfe der Einschläferung durch ihn, den Arzt, nicht länger. Sie falle, wie der Kontrolleur schon merken werde, von selbst in Trance, und dies geschehen spreche ihr Schutzgeist, der bekannte Holger, aus ihr, an den man sich auch und nicht an sie mit seinen Wünschen zu wenden habe. Hans Castorp möge vor allem darauf bedacht sein, die Extremitäten des Mediums in untadeliger Obhut zu halten. »Man bilde die Kette«, schloss Dr. Krokowski, und so tat man, lachend, wenn im Dunkel die Hände der Nachbarn nicht gleich zu finden wären. »Musik«, befahl Dr. Krokowski. »Gespräch«, kommandierte Krokowski wieder, während die ersten Takte einer Ouvertüre von Milleke erschollen. So vergingen einige Minuten. Die Platte war noch nicht abgelaufen, als Elli heftig zusammenzuckte. Erzittern durchlief sie. Sie seufzte. Ihr Oberkörper sank nach vorn, so daß ihre Stirn diejenige Hans Castorps berührte. Und gleichzeitig begannen ihre Arme, mit denen der Aufseher sonderbar pumpende, vor- und rückwärts stoßende Bewegungen auszuführen. »Trance«, meldete kundig die Kleefeld, die Musik verstummte. Das Gespräch brach ab. In die jähe Stille hinein hörte man des Doktors weich schleppenden Bariton die Frage tun: »Ist Holger zur Stelle?« Elli erzitterte aufs Neue, sie schwankte auf ihrem Stuhl, dann spürte Hans Castorp, wie sie mit beiden Händen fest und kurz die seinen drückte. »Sie drückt mir die Hände«, teilte er mit. »Er«, verbesserte ihn der Doktor, »er hat sie ihnen gedrückt. Er ist also gegenwärtig. Wir grüßen dich, Holger«, fuhr er mit Salbung fort. »Sei uns von Herzen willkommen, Gesell. Als du das letzte Mal unter uns weiltest, versprachst du, jeden beliebigen Abgeschiedenen herbeizurufen, der dir aus unserem Kreise genannt werden würde. Bist du gewillt und fühlst du dich vermögend, heute das Versprechen einzulösen?« Wieder schauderte Elli, dann flüsterte sie dicht an Hans Castorps Ohr ein heißes »Ja«. Der Sprechhauch unmittelbar in sein Ohr hinein schuf unserem Freund jenes epidermale Gruseln, das man volkstümlich als Gänsehaut bezeichnet. »Er hat Ja gesagt«, rapportierte er und schämte sich. »Gut denn, Holger«, sprach Dr. Krokowski, »wir nehmen dich beim Wort, wir alle vertrauen, dass du redlich das Deine tust. Der Name des Teuren, nach dessen Manifestation wir verlangen, wird dir sogleich genannt werden. Kameraden«, wandte er sich an die Gesellschaft, »heraus mit der Sprache. Wer ist es, der einen Wunsch in Bereitschaft hat? Wen soll unser Freund Holger zeigen?« Ein Schweigen folgte. Es wartete jeder auf eine Äußerung des anderen, auch Hans Castorp, obgleich er das gutmütig liberale »Bitte, bitte« aus der Nacht vernahm, hielt sich zurück und war im letzten Augenblick ziemlich bereit, einem anderen den Vortritt zu lassen. Da es ihm aber zu lange dauerte, so sagte er denn, den Kopf gegen den Sitzungsleiter gewandt, mit belegter Stimme: »Ich möchte meinen verstorbenen Vetter Joachim Ziemsen sehen.« Das war Befreiung für alle. »Sehr wohl«, sagte der Doktor. »Du hörst es, Holger. Im Leben war der Genannte dir fremd. Erkennst du ihn im Jenseits der Dinge? Bist du bereit, ihn uns herbeizuführen?« Größte Erwartung. Die Schlafende schwankte, seufzte und schauderte. Sie schien zu suchen und zu kämpfen, während sie hin und her sinkend bald an Hans Castorps Ohr, bald an dem der Kleefeld, Unverständliches flüsterte. Nun folgten die sonderbarsten Stunden, die unseres Helden junges Leben bis dahin aufzuweisen hatte. Und obgleich uns sein späteres Schicksal nicht vollkommen deutlich ist, obgleich wir ihn an einem bestimmten Punkt unserer Geschichte aus den Augen verlieren werden, möchten wir annehmen, dass es die überhaupt sonderbarsten blieben, die er erlebte. Es waren Stunden, Mehr als zwei, wir sagen es gleich. Eine kurze Unterbrechung der nun anhebenden Arbeit Holgers oder eigentlich des Jungfräuleins Elli mit eingerechnet. Diese Arbeit, die sich entsetzlich in die Länge zog, so dass man endlich an einem Ergebnis zu verzagen allgemein im Begriffe war und außerdem aus purem Mitleid oft genug sich versucht fühlte, sie verzichtend abzukürzen, denn sie schien wirklich erbarmungswürdig schwer und über die zarten Kräfte zu gehen, denen sie auferlegt war. Und unter welchen Umständen? Unmöglich konnte man sie anders als skandalös bezeichnen. Die Merkmale und Einzelheiten dieser animierten Wochenstube im Rotlicht, sowohl was die jungfräuliche Person der Wöchnerin in ihrem fließenden Schlafrock und mit ihren bloßen Ärmchen, wie auch was die weiteren Verhältnisse, die unaufhörliche, leichtlebige Grammophonmusik, das künstliche Geschwätz betraf, das der Halbkreis auf Befehl zu unterhalten suchte, die Zurufe fröhlich aufmunternder Art, die aus ihm immerfort an die Kämpfende ergingen. »Hallo, Holger, Mut, wird schon, nicht nachlassen, Holger, und immer heraus damit, so wirst du es schaffen.« Das ging so eine Stunde und länger. Dann fand der Sitzungsleiter es im allseitigen Interesse geraten, eine Pause eintreten zu lassen. Dr. Krokowski schritt zur Wand, um das Deckenlicht einzuschalten. Blendend flammte die weiße Helligkeit auf, dass alle die Nachtaugen blöde verkniffen. Elli schlummerte weit vorgebeugt, das Gesicht fast in ihrem Schoß. Dann kam sie in mehrmaligem Aufzucken zu sich, blinzelte, auch sie mit blöden Schlafaugen ins Licht, und lächelte. Sie lächelte, zierlich und etwas verschlossen. Das Erbarmen mit ihrer Mühsal schien in der Tat verschwendet. Es sah nicht aus, als sei sie besonders erschöpft davon. Vielleicht erinnerte sie sich gar nicht daran. Sie saß in des Doktors Besuchersessel, von gerührten Blicken gestreift, mit aufmunterndem Kopfnicken, hier und da bedacht, schweigend während der ganzen Pause, die 15 Minuten dauerte. Dr. Krokowski gab das Zeichen zum Wiederbeginn der Sitzung. Er selbst geleitete Elli, während auch die übrigen ihre Plätze wieder aufsuchten, zu ihrem Marterstuhl zurück, wobei er ihr Haar streichelte. Alles ging wie vorhin. Die Musik begann wieder, wieder folgten nach einigen Minuten das jähe Zusammenzucken, die Pumpbewegungen Ellis, und diesmal war es Hans Castorp, der Trance meldete. Die skandalöse Niederkunft nahm ihren Fortgang. Also verging die zweite Stunde, während abwechselnd die Gitarre schollerte oder das Grammophon die Weisen des leichten Albums in den Raum warf, dessen Lichtverhältnissen die tagentwöhnten Augen sich wieder leidlich angepasst hatten. Da ereignete sich ein Zwischenfall. Hans Castorp war es, der ihn herbeiführte. Eben lag Elli, das Gesicht auf ihren gehaltenen Händen, in Tieftrance, und Herr Wenzel war im Begriffe, die Platte zu wechseln oder sie umzudrehen, als unser Freund mit Entschluss begann und sagte, er habe einen Vorschlag zu machen. Unbedeutend übrigens, und doch könne seine Annahme vielleicht von Nutzen sein. Er habe da, das heiße, der Plattenschatz des Hauses enthalte, eine Nummer aus Margarete von Gounod. Gebet des Valentin, Bariton mit Orchester, sehr ansprechend. Er, Redner, meine, dass man es einmal mit dieser Platte versuchen sollte. »Ist die Platte zur Stelle?« erkundigte sich der Doktor. »Nein, das war sie nicht, aber Hans Castorp konnte sie ohne weiteres holen.« »Wo denken Sie hin?« Krokowski wies das unbedingt von der Hand. »Wie?« Hans Castorp wollte gehen und kommen, etwas holen und dann die unterbrochene Arbeit wieder aufnehmen. Unerfahrenheit rede aus ihm. Nein, das sei schlechthin unmöglich. Die Tür sei verschlossen, er, der Doktor, trage den Schlüssel in der Tasche. Und kurz, wenn die Platte nicht ohne weiteres greifbar sei, so müsse man... Er redete noch, als der Tscheche vom Grammophon her dazwischen warf, die Platte ist hier. »Hier?« fragte Hans Castorp. »Ja, hier, Margarete, Gebet des Valentin, bitte sehr.« Sie hatte ausnahmsweise im leichten Album gesteckt und nicht im grünen Arienalbum Nummer 2, wohin sie nach der Organisation gehörte. Sie war zufälligerweise, außerordentlicherweise, schlampigerweise, erfreulicherweise unter die Allotria geraten und brauchte nur eingelegt zu werden. Was sagte Hans Castorp dazu? Er sagte nichts. Der Doktor war es, der »Desto besser«, sagte, und mehrere wiederholten es. Die Nadel wetzte, der Deckel sank und männlich begann es zu choralhaften Klängen, »Da ich nun verlassen soll«. Niemand sprach, man lauschte. Elli hatte, sobald der Gesang begann, ihre Arbeit erneuert. Sie war aufgefahren, zitterte, ächzte, pumpte und führte wieder die gleitnassen Hände an ihre Stirn. Die Platte lief, es kam der mittlere Teil mit umspringendem Rhythmus, die Stelle von Kampf und Gefahr, keck, fromm und französisch. Sie ging vorüber, es folgte der Schluss, die orchestral verstärkte Reprise des Anfangs, mächtigen Klangs, O Herr des Himmels, hör mein Flehen. Hans Castorp hatte mit Elli zu tun. Sie bäumte sich, zog durch verengte Kehle die Luft ein, sank dann lang ausseufzend in sich zusammen und blieb still. Besorgt beugte er sich über sie. Da hörte er die Stör mit piepender, winselnder Stimme sagen, »Ziemsen!« Er richtete sich nicht auf. In seinen Mund trat ein bitterer Geschmack. Er hörte eine andere Stimme tief und kalt erwidern, »Ich seh ihn längst!« Die Platte war abgelaufen, der letzte Bläserakkord verklungen, aber niemand stoppte den Apparat. Leer kratzend in der Stille lief die Nadel inmitten der Scheibe weiter. Da hob den Hans Castorp den Kopf, und seine Augen gingen, ohne suchen zu müssen, den richtigen Weg. Es war einer mehr im Zimmer als vordem. Dort, abseits von der Gesellschaft im Hintergrund, wo die Reste des Rotlichtes sich fast in Nacht verloren, so daß die Augen kaum noch dahin drangen, zwischen Schreibtisch, Breitseite und spanischer Wand, auf dem gegen das Zimmer gedrehten Besucherstuhl des Doktors, wo während der Pause Elli gesessen, saß Joachim. Es war Joachim, mit den schattigen Wangenhöhlen und dem Kriegsbart seiner letzten Tage, in dem die Lippen so voll und stolz sich wölbten. Angelehnt saß er und hielt ein Bein über das andere geschlagen. Auf seinem abgezehrten Gesicht erkannte man, obgleich es von einer Kopfbedeckung beschattet war, den Stempel des Leidens und auch den Ausdruck von Ernst und Strenge wieder, der es so männlich verschönt hatte. Sein kleiner Kummer von ehedem, die abstehenden Ohren, waren erkennbar auch unter der Kopfbedeckung, der sonderbaren Kopfbedeckung, auf die man sich nicht verstand. Sie sah aus, als hätte Joachim sich ein Feldgeschirr, einen Kochtopf aufs Haupt gestülpt und ihn durch ein Sturmband unter dem Kinn befestigt. Doch wirkte das altertümlich und landsknechthaft und kriegerisch kleidsam, merkwürdigerweise. Hans Castorp spürte den Atem Ellen Brands auf seinen Händen. Neben sich hörte er den der Klefeld, der beschleunigt ging. Sonst war nichts zu vernehmen als das unaufhörliche, wetzende Geräusch der abgelaufenen, unter der Nadel weiter rotierenden Platte, die niemand stoppte. Einen Augenblick schien sein Magen sich umkehren zu wollen. Es zog ihm die Kehle zusammen und ein vier- oder fünffaches Schluchzen stieß ihn innig krampfhaft. »Verzeih«, flüsterte er in sich hinein, und dann gingen die Augen ihm über, so dass er nichts mehr sah. Er hörte Raunen, reden Sie ihn an. Er hörte Dr. Krokowskis baritonale Stimme feierlich und heiter seinen Namen nennen und die Aufforderung wiederholen. Statt ihr nachzukommen, zog er seine Hände unter Ellis Gesicht fort und stand auf. Wieder rief Dr. Krokowski seinen Namen, diesmal in streng vermahnendem Ton, aber Hans Castorp war mit wenigen Schritten bei den Stufen der Eingangstür und schaltete mit knappem Handgriff das Weißlicht ein. Die Brand war in schwerem Schock zusammengefahren, sie zuckte in den Armen der Klefeld. Jener Sessel war leer. Auf den im Stehen protestierenden Krokowski ging Hans Castorp zu, nahe vor ihn hin. Er wollte sprechen, aber von seinen Lippen kam kein Wort. Mit brüsk heischender Kopfbewegung streckte er die Hand aus. Da er den Schlüssel empfangen, nickte er dem Doktor mehrmals drohend ins Gesicht, machte kehrt und ging aus dem Zimmer.